hart, wir kämpfen jeden Tag. Bruder, lass den Kopf nicht hängen, bleibe immer stark. Das Leben ist so hart, wir spüren es jeden Tag. Thug Life, Butterficker, scheiß auf diesen Staat. Das Leben ist so hart, wir kämpfen jeden Tag. Bruder, lass den Kopf nicht hängen, bleibe immer stark. Das Leben ist so hart, wir spüren es jeden Tag. Thug Life, Butterficker, scheiß auf diesen Staat. Man kommt mal von dem Weg, Ziele sind nicht mehr zu sehen, Träume zerblassen. Du wirst gezwungen zum Aufgeben, Tränen sind geflossen. Die Liebe ist gebrochen, das Leben zeigt dir ganz klar, was hast du verbrochen. Gott ist immer da, doch nicht wenn du den Rücken kehrst, dich dem Teufel widmest. Das Stück Papier ist es nicht wert, das Leben ist schwer. Es gibt nur zwei Wege, Bruder, willst du jemand sein? Behalte deine Seele, Bruder, scheiß auf Blutrache. Ängste und die Gier zum Geld, willst du Frieden im Leben? Schätze Gottes Worte mehr, alles Schlechte, was wir tun, kommt davon zurück. So wie das Gute, was wir tun, kommt davon zurück. Es sind Gefühle, die uns verführen zu dem Weg des Bösen. Die gute Stimme in deinem Kopf will dich nur erlösen. Es liegt ganz allein bei dir, welchen Weg du gehst. Gebe niemandem die Schuld, weil du für dich selber stehst. Das Leben ist so hart, wir kämpfen jeden Tag. Bruder, lass den Kopf nicht hängen, bleibe immer stark. Das Leben ist so hart, wir spüren es jeden Tag. Thug Life, Butterficker, scheiß auf diesen Staat. Das Leben ist so hart, wir kämpfen jeden Tag. Bruder, lass den Kopf nicht hängen, bleibe immer stark. Das Leben ist so hart, wir spüren es jeden Tag. Thug Life, Butterficker, scheiß auf diesen Staat. Aggression und Hass führen uns nur in den Tod. Sie zerfressen uns von innen, machen uns von innen tot. Die Scheiße um uns rum tobt. Wir sind in Not, die Straße rot gefärbt. Wir begegnen den Tod. Viele sagen, wo es kommt, ich seh kein Gott hier. Ich kann euch sagen, warum, weil ihr seid nur voller Gier. Die Natur spiegelt doch nur wieder das, was wir sind. Wir sind alle Kinder Gottes, das Böse macht uns blind. Viele denken, sie glauben, ihr Glaube ist verloren. Kirche heißt nicht Religion, sie hat sich gegen uns verschworen. Die Scheiße brennt, Menschen müssen um ihr Leben rennen. Im selben Moment, anderer Ort, tun es Leute für einen Trend. So verblendet sind wir, Kinos zeigen Realität. Wie sie Kriege führen, wird's ein Eintritt, um den Scheiß zu sehen. Unterhaltung im Westen, Teufel schon daneben. Wir sollten lieber jeden Tag für diese Menschen beten. Das Leben ist so hart, wir kämpfen jeden Tag. Bruder, lass den Kopf nicht hängen, bleibe immer stark. Das Leben ist so hart, wir spüren es jeden Tag. Thug Life, Motherficker, scheiß auf diesen Staat. Das Leben ist so hart, wir kämpfen jeden Tag. Bruder, lass den Kopf nicht hängen, bleibe immer stark. Das Leben ist so hart, wir spüren es jeden Tag. Thug Life, Motherficker, scheiß auf diesen Staat. Das Leben ist so hart, wir kämpfen jeden Tag. Bruder, lass den Kopf nicht hängen, bleibe immer stark. Das Leben ist so hart, wir spüren es jeden Tag. Thug Life, Motherficker, scheiß auf diesen Staat. Das Leben ist so hart, wir kämpfen jeden Tag. Bruder, lass den Kopf nicht hängen, bleibe immer stark. Das Leben ist so hart, wir spüren es jeden Tag. Thug Life, Motherficker, scheiß auf diesen Staat.